Das Abendessen stand auf dem Tisch. Hungrig war ich inzwischen auch geworden und ich dachte, dass ich ganz gut etwas essen könnte. Das war meine Absicht. Aber die Absicht haben und die Absicht ausführen sind zwei Dinge. Ich sah mich nach einem Teller und nach einem Löffel um. »Lass den Teller stehen, das ist meiner.« »Ja, wo kriege ich denn da einen Teller her?« »Wenn du dir keinen mitgebracht hast, dann wirst du wohl ohne Teller hier leben müssen.« »Wird denn hier kein Geschirr geliefert?« »Nur was du selber hast, das kannst du dir liefern.« »Wie soll ich denn da essen ohne Teller, ohne Gabel und Löffel?« »Deine Sache.« »Höre, du Neuer«, rief einer aus seiner Bank heraus. »Du kannst meinen Teller, meine Tasse und mein Geschirr haben. Hast es aber immer zu putzen dafür.« Da war einer, der hatte nur einen zerbrochenen Teller, aber keine Tasse. Ein anderer eine Gabel, aber keinen Löffel. Wenn nun das Essen ins Quartier kam, entstand zuerst immer ein Streit darüber, wer zuerst den Löffel oder die Tasse oder den Teller gebrauchen dürfe. Denn wer zuerst in den Besitz des Tellers oder des Löffels gelangte, fischte sich natürlich das Beste heraus. Niemand konnte es ihm übel nehmen. Das, was Tee genannt wurde, war heißes, braunes Wasser. Oft war es nicht heiß, sondern lauwarm. Das, was Kaffee genannt wurde, gab es zum Frühstück und um 3 Uhr. Diesen 3-Uhr-Kaffee habe ich nie gesehen. Grund: Rattenwache. Von 12 bis 4 war ich auf Wache. Um 3 gab es den Kaffee. Um 4, wenn ich abgelöst wurde, war auch nicht ein Tropfen mehr von diesem Kaffee vorhanden. Manchmal war noch heißes Wasser in der Galley, aber wenn man keine eigenen Kaffeebohnen hat, kann man sich keinen Kaffee bereiten. Je weiter Kaffee oder Tee von wahrem Kaffee oder Tee entfernt sind, desto mehr fühlt man das Bedürfnis, ihn mit Zucker und Milch zu verschönern, um die Fantasie anzuregen. Alle 3 Wochen erhielt jeder Mann eine Büchse kondensierte und gezuckerte Milch und jede Woche ein 1/2 Kilo Zucker. Denn Kaffee und Tee wurden von der Galley schwarz geliefert, also ohne Milch und Zucker. Hatte man die Milch gefasst, so öffnete man die Büchse und nahm als sparsamer Mensch ein Löffelchen voll heraus, um dem Tee ein Wölkchen zu geben. Dann stellte man seine Büchse sorgfältig fort, um sie erst wieder beim nächsten Kaffee zu gebrauchen. Aber während man sich auf Wache befand, wurde die Büchse nicht gestohlen, aber von anderen aufgebraucht, bis auf den letzten Rest. Da die sichersten Verstecke immer am leichtesten gefunden werden, passierte mir das nur beim ersten Mal, dass meine Milch verschwand. Als ich das 2. Mal Milch fasste, löffelte ich sie auf einen Sitz völlig aus. Das einzige Mittel, meine Ration zu retten. Ein Mittel, das alle anwandten. Mit dem 1/2 Kilo Zucker machte man es genau ebenso. Es wurde sofort nach dem Fassen auf einen Ruck aufgegessen. Wir kamen einmal zu einer Einigung. Der Zucker des ganzen Quartiers wurde in eine gemeinsame Büchse geschüttet und jeder sollte sich einen Löffel herausnehmen, wenn der Kaffee oder Tee kam. Die Folge dieser Einigung war, dass der ganze Zucker am 2. Tag verschwunden war und mich nur die leere Büchse angähnte. Frisches Brot gab es jeden Tag und jede Woche bekam das Quartier eine Büchse Margarine, die gut reichen konnte, aber niemand vermochte sie zu essen, weil Schmierseife besser schmeckte. An Tagen, wo wir das Maul zu halten und die Augen zuzumachen hatten, gab es für jeden Mann 2 Glas Rum und 1/2 Tasse Marmelade. Das waren die Tage, an denen geblendet wurde. Zum Frühstück gab es Graupen mit Pflaumen oder Reis mit Blutwurst oder Kartoffeln und Hering oder schwarze Bohnen und Salzfisch. Alle 4 Tage fing das wieder mit Graupen und Pflaumen an. Sonntag gab es zum Mittag Rindfleisch mit Mostrichsoße oder Corned Beef mit Wasserbrühe. Montag Salzfleisch, das nie jemand aß, weil es nur Salz und Schwarte war. Dienstag getrockneten Salzfisch, Mittwoch Trockengemüse und Backpflaumen in einer blau-wässrigen Schleimerei aus Kartoffelstärke. Die Schleimerei hieß der Pudding. Donnerstag begann es wieder mit Salzfleisch, das nie jemand aß. Das Abendessen war eines der genannten Frühstücke oder Mittagessen. Zu jeder Mahlzeit gab es Pellkartoffeln, von denen nur die Hälfte gebraucht werden konnte. Der Skipper kaufte nie Kartoffeln. Sie wurden aus der Ladung genommen, wenn wir Südkartoffeln fuhren. Solange sie neu und jung waren, machten diese Kartoffeln einem Spaß und waren Leckerbissen. Aber wenn wir lange keine Kartoffeln gefahren hatten, dann kamen die an die Reihe, von denen ich sprach. Als Blendladung fuhren wir manchmal nicht nur Kartoffeln, sondern auch Tomaten, Bananen, Ananas, Datteln, Kokosnüsse. Diese Ladungen allein machten es möglich, dass wir bei dem Essen bestehen konnten, und nicht an Essekel verreckten. Wer einen Weltkrieg mitgemacht hat, der hat vielleicht gelernt, was ein Mensch ertragen kann, ohne zu krepieren. Wer aber auf einem echten Totenschiff oder auf einer echten Blendlaterne gefahren ist, der weiß es ganz sicher, wie viel ein Mensch aushalten kann. Das Ekeln gewöhnt man sich bald ganz ab. Das Geschirr, das mir so opferwillig zum Gebrauch angeboten wurde, war nicht ganz komplett. Es bestand nur aus einem Teller. Als ich das notwendige Geschirr beisammen hatte, gebrauchte ich die Gabel von Stanislav, die Tasse von Fernando, das Messer von Ruben und den Löffel hätte ich von Hermann haben können, aber einen Löffel besaß ich selbst. Für diese Opferwilligkeit hatte ich das Geschirr allerhübsch sauber zu putzen, zweimal für jede Mahlzeit. Zuerst, wenn ich es übernahm und dann, nachdem ich es gebraucht hatte. Als das Abendessen vorüber war, musste ich die Kumpen waschen, also die verbeulten Blechwaschbecken, in denen das Essen aus der Galley geholt wurde. Zu diesem Waschen brauchte weder ich noch sonst jemand Seife, Soda oder Bürste, weil solche Dinge nicht vorhanden waren. Wie die Kumpen dann aussahen, wenn wieder das frische Essen hineingeschüttet wurde, braucht nicht erzählt zu werden. In diesem Dreck konnte ich nicht leben. Ich ging daran, das Quartier zu scheuern. Die Burschen waren nach dem Essen sofort in ihre Banks gefallen wie tot. Während des Essens war kaum gesprochen worden. Es ging zu, als ob Schweine an einem Trog stehen. 3 Tage später erkannte ich diesen Vergleich nicht mehr. Die Fähigkeit, Vergleiche zu ziehen oder deutliche Erinnerungen aus einem früheren Leben zu erwecken, war erloschen. »Seife wird nicht geliefert«, wurde mir brummend aus einer Bank zugerufen. »Schrubbe oder Bürsten auch nicht. Und nun halte Ruhe mit deinem Herumwirtschaften. Wir wollen schlafen.« Ich sofort mitschiffs und zur Ingenieurskabine, wo ich anklopfte. »Ich will das Quartier scheuern und verlange Seife und eine kräftige Schrubberbürste.« »Was denken Sie denn von mir? Sie wollen doch nicht damit sagen, dass ich Ihnen Seife oder Bürsten zu kaufen habe. Nichts zu machen.« »Ja, aber nun ich selbst. Ich habe keine Seife für mich selbst. Und ich soll doch vor den Kesseln arbeiten. Das wollte ich doch sehen, ob ich keine Seife bekäme. Das ist Ihre eigene Sache. Wenn Sie sich waschen wollen, müssen Sie auch Seife haben. Seife gehört zu einer anständigen Seemannsausrüstung.« »Kann sein. Mir ist das neu. Toilettenseife ja, aber nicht Arbeitsseife. Und für die Kesselbande hat der Ingenieur die Seife zu stellen oder der Skipper oder die Kompanie. Das ist mir gleichgültig, wer die Seife zu stellen hat. Ich will aber Seife haben. Was ist das überhaupt für eine Sauerei? Auf jedem anständigen Eimer wird alles gestellt. Matratze, Kissen, Betttuch, Decke, Handtuch, Arbeitsseife und vor allem Essgeschirr. Das gehört zur Ausrüstung des Schiffes und nicht zur Ausrüstung des Mannes.« »Nicht bei uns. Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, können Sie ja gehen.« »Sie unverschämter Patron, Sie!« »Raus aus meiner Kabine! Oder ich rapportiere zum Skipper und lasse Sie festlegen.« »Das wäre mir ganz recht.« »Nicht wie Sie denken, Mann. So besoffen sind wir nicht. Ich brauche den Kohlenschlepper. Nein, ich lasse Sie festlegen mit einer vollen Monatsheuer, wenn Sie mir nochmal so kommen.« »Feine Leute. Das muss ich sagen. Auch noch die paar Groschen abtricken.« Der Gauner saß da und grinste. »Bei Klopperei kommt nie etwas heraus und er trickt mir 2 Monatsheuern ab.« »Erzählen Sie doch das alles Ihrer Urgroßmutter«, sagte er. »Sie wird sich das ruhig mit anhören. Aber ich nicht. Raus jetzt, aber flott. Vorwärts in die Bank. Um 11 haben Sie auf Wache zu gehen.« »Meine Wache fängt um 12 an. 12 bis 4. »Nicht bei uns und nicht mit den Kohlenschleppern. Die Kohlenschlepper fangen um 11 an und ziehen von 11 bis 12 Asche. Und um 12 fängt die Arbeitswache an.« »So? Von 11 bis 12 ist wohl keine Arbeitswache.« »Asche ziehen, das haben die Kohlenschlepper bei uns nebenbei zu machen.« »Aber Überstunden werden angeschrieben.« »Nicht bei uns und nicht für Asche heben.« »In welchem Jahrhundert lebte ich denn? Unter welche Menschenrasse war ich geraten?« Halb im Dusel torkelte ich zum Quartier. Da war das Meer, das blaue, herrliche Meer, das ich so sehr liebte und in dem als anständiger Seemann zu versinken ich nie mit Grauen angesehen hatte. War es doch die große, festliche Vermählung mit dem Weibe, das so launenhaft war, das so wütend rasen konnte, so viel herrliches Temperament hatte, das so berückend lächeln, so bezaubernde Schlaflieder singen konnte und so wunderschön, ach, so über alle Maßen schön war. Es war dasselbe Meer, auf dem Tausende und Tausende ehrlicher, gesunder Schiffe fuhren. Und nun hatte das Schicksal mich ausersehen, ein Schiff fahren zu müssen, das an Lepra erkrankt war und das nur noch fuhr mit der Hoffnung, dass das Meer mit ihm Erbarmen haben möge. Aber es sah ganz so aus, ich hatte es im Gefühl, dass die See das mit Lepra behaftete Schiff nicht aufnehmen wollte, um sich nicht verpesten zu lassen. Noch nicht. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Noch wartete das Meer. Noch hoffte es, dass es diese Pest nicht zu erdulden haben werde, dass dieses Meeresgeschwür irgendwo auf dem Lande oder in einem verschmierten Winkelhafen zerplatzen und vergehen würde. Noch war Eurykes Zeit nicht gekommen. Ich fühlte noch kein Todesahnen. An meine Bank hatte der Gast noch nicht geklopft. Denn als ich jetzt an der Reling stand, über mir den sternenblinkenden Himmel und vor mir das grünlich flickernde Meer, an mein verlorenes, sonniges New Orleans dachte, da überkam es mich. Hopp drüber, Junge! Schied sie an mit dem Kohlenschlepper und mach ein flottes, sauberes Ende, damit du nicht deinen Rest verlierst. Aber dann war ja nur ein anderer, armer, müder, verlumpter, verhungerter, verdreckter und gehetzter Kohlenschlepper, der Doppelwache bekam und mir die letzte Reise so schwer machte und ich immer wieder hochkommen musste. Zum Teufel nochmal, beiß zu und schied! Die Eurike kann dich, mein Junge, nicht unterkriegen. Nicht die Konsuln, nicht die Eurike, nicht der Taschendieb. Bist ja von New Orleans, Junge. Rinn in die Schied und durchgeschwommen. Es gibt auch wieder mal Wasser und Seife. Der Gestank ist nur äußerlich. Patsch, rinn, dass es spritzt. Weg von der Reling und dem Biest, das sich unterkriegen will, eins in die Zähne gehauen. Spuck noch mal runter und nun weg in die Bank. Als ich weg war von der Reling, wusste ich, dass ich zwar auf einem Totenschiff und auf einer Blendkaroline war, aber dass es nicht mehr mein Totenschiff war. Mit der Eurike half ich keine Versicherung fahren. Auf ihr wurde ich kein Gladiator. Ich spucke dir ins Gesicht, Cäsar Augustus Imperator. Spare deine Seife und fresse sie. Ich brauche sie nicht mehr. Aber du sollst mich nicht mehr winseln hören. Ich spucke dir ins Angesicht, dir und deinem Gezücht. 28. Einschlafen konnte ich nicht. Ich lag auf den blanken Brettern meiner Bank wie ein eingelieferter Spitzbube auf der nackten Pritsche in einer Polizeiwache. Die schmökende Petroleumlampe füllte den Raum mit einem Dunst, das Atmen eine Qual wurde. Da ich ja keine Decke hatte, fröstelte ich, denn die Nächte auf dem Meere können ganz verteufelt kalt werden. Gerade war ich in einen dämmernden Halbschlaf gefallen, als ich plötzlich mit kräftigen und ungeduldigen Händen so gerüttelt und gestoßen wurde, als sollte ich durch die Wand geworfen werden. »Raus, du! Es ist 22:30!« »Halb erst? Warum kommst du nicht 3:15?« »Ich bin gerade oben, weil ich für den Heizer Trinkwasser hole. Ich kann nicht noch mal raufkommen. Musst raus. 11:50 weckst du deinen Heizer und holst ihm Kaffee.« »Kenn ihn nicht. Weiß seine Bank nicht. Komm raus. Ich zeig dir.« Ich stand auf und mir wurde die Bank des Heizers gezeigt, der zu meiner Wache gehörte. »Mach voran, rasch. Geh gleich zu der Aschenwinsche. Wir haben verflucht viel Asche!« Der Mann verschwand wie ein Geist. Es war fast finster in dem Quartier, weil die Lampe kein Licht gab. Beim Licht einer zerbrochenen, kleinen, verräucherten Laterne zeigte mir der Kohlenzieher der Vorwache, es war Stanislav, wie die Winsche gehandhabt werden musste. »Höre mal, Stanislav, das verstehe ich nicht«, sagte ich. »Ich kenne doch nun auch etwas von Salzkrusten. Aber das habe ich noch nicht erlebt, dass die Kohlenschlepper Wache aufzubüßen haben. Warum?« »Weiß ich gut. Ich bin auch nicht gerade aus den Windeln gerutscht. Woanders hat der Heizer beim Aschehiefen zu helfen. Aber hier wird ja der Heizer allein nicht fertig. Und wenn ihm der Schlepp nicht manchmal hilft, fällt er runter auf 120, dass es nur so rasselt und der Eimer sackt und steht wie eine Böckchenpinne. Auf anderen Eierkisten, auch wenn es Särge sind, hat die Wache 2 Heizer oder wenigstens 1 1/2. Aber ich denke doch, du weißt jetzt schon, wo du bist, mein Seemannsengelchen.« »Ich engle nicht. Da kannst du Zinnober drauf schlucken.« »Willst du Achtern kanten? Glückt nicht. wirst es noch lernen. Setz dich nur lieber gleich richtig in die Wolle und such dir das Boot aus, mit dem du kippen willst. Der Koch hier ist der Großvater. Der erzählt dir was, wenn du mit ihm angewärmt bist. Der Hund hat 2 Westen in seiner Bank liegen. Haben wir denn keine Westen? Nicht mal ein Ring ist da. 4 Dekorationsringe mit Goldbronze. Aber ich rate dir, nimm keinen davon. Wenn du da den Kopf durchsteckst, nimm lieber einen Mühlstein. Mit dem Mühlstein hast du vielleicht noch Hoffnung, mit den Dekorationswürsten nicht. Wie kann der Hund denn das machen? Da muss doch in jeder Bank eine Weste sein. Ich bin das so gewöhnt, dass ich das gar nicht beachtet habe, dass keine da ist. Stanislav lachte und sagte, »Du hast so eine Kanne noch nicht gefahren, darum. Jurike ist meine 4. Leichenkanne. Die sind ja jetzt zum Aussuchen.« »Hey ho, Lavski!« schrie sein Heizer den Aschenschacht hinauf. »Was ist los, Heizer?« fragte Stanislav runter. »Zieht ihr denn heute keine Asche oder was ist los?« blökte der Heizer rauf. Es war Martin. »Natürlich ziehen wir. Aber ich muss doch den Neuen anlernen. Der kennt doch die Winsche nicht.« »Dann mach zu und komm runter. Mir ist ein Rost raus.« Der Heizer schrie es rauf. »Erst muss die Asche gezogen werden. Der Rost hat Zeit. Ich muss den Neuen anlernen.« schrie Stanislav wieder runter. »Nein, was Leichenkannen anbetrifft, wie heißt du denn eigentlich, Neuer?« »Ich? Pipip.« »Hübscher Name. Bist du Türke?« »Ägypter.« »Das ist gut. Ägypter hat gefehlt. Wir haben hier alle Nationen auf der Kanne.« »Alle? Auch Yanks?« »Ich glaube, du schläfst noch. Die einzigen, die nie auf einer Leichenkanne fahren, sind Yanks und Komse.« »Komse? Ach, tu doch nicht so unschuldig, du Schaf. Bolsches, Kommunisten. Yanks kommen nicht, weil die in dem Dreck den ersten Tag verrecken würden und weil denen auch immer von ihren Konsuln geholfen wird. Der winkt ihnen schon die volle Weisheit über die Eimer.« »Und die Komse?« »Die sind zu schlau. Die riechen, was los ist, wenn sie nur den Mastknopf sehen. Kannst dich drauf verlassen. Die sind gekocht. Wo ein richtiger Koms drauf ist, kann keine Versicherung fahren. Die beerdigen dir jede Versicherungspolice und wenn sie noch so fein gezuckert ist. Die haben dir Riecher, da können wir alle nicht mit. Und die haben auch immer gleich die schönste Sauerei mit der Inspektion. Aber nun kann ich dir auch erzählen, wenn da ein gesunder Eimer ist, wo nicht nur Yanks drauf sind, sondern Yanks, die Komse sind. Mann, das ist Honig. Das ist, ich kann es dir ja sagen, ich fahre überhaupt nur, um mal auf einen solchen Eimer zu kommen. Da gehe ich nie wieder runter. Da mache ich sogar den Nauke, mir ganz egal. Wenn du mal einen Eimer sehen solltest, der von New Orleans ist oder da herum, das ist eine Sache.« »So ein Schiff habe ich noch nie gesehen«, sagte ich. »Kommst du auch nicht drauf, und wenn du 100 Jahre alt wirst und alles ausgestiegen ist? Du nicht. Ein Ägypter überhaupt nicht. Und wenn er einen Pass hat wie Zucker. Jetzt ist es auch für mich vorbei. Wer die Jurike gefahren hat, kommt nie wieder auf einen gesunden Eimer. Jetzt wollen wir mal drangehen.« »Hängt der drin?« schrie Stanislav in den Schacht. »Hiv ab!« Stanislav schaltete den Hebel ein und die Aschkanne rasselte rauf. Als sie in Reichhöhe war, warf er den Hebel wieder herum. Die Kanne ruckte nochmal rauf und nochmal runter und hing dann in der Schachtluke. »Nun hängst du die Kanne aus und trägst sie zur Schanze und schüttest sie aus. Da gib aber gut Achtung, dass dir die Kanne nicht mit über Stack geht. Dann sitzt du da. Dann können wir mit einer arbeiten und wir können 2 Stunden früher aufstehen, dass du es weißt.« Die Kanne war glühend heiß und obenauf lagen die rot glühenden Schlacken. Ich konnte sie kaum anfassen. Aber es musste sein. Und schwer war die Kanne. Sicher ihre 50 Kilo. Nun hatte ich die Kanne vor der Brust quer über das 4 Meter breite Gangdeck zu schleppen und in den Holzschacht zu schütten, durch den die Asche ins Meer fiel und dort zischend verschwand. Dann trug ich die Kanne zurück und ich hängte sie wieder in die Hiefketten. »Das ist doch ganz klar, warum die Westen gegangen sind. Ich bin sicher, der Skipper hat sie verkauft, um nebenbei was zu machen«, sagte Stanislav. »Aber des Verkaufens wegen war es nicht. Siehst du, wenn keine Westen da sind, kommen auch keine Zeugen vor das Seemannsgericht. Verstehst du jetzt den Zimt? Auf Zeugen kann man sich schlecht verlassen. Manchmal haben sie doch was gesehen oder gemerkt und die Versicherung ist ja auch immer gleich dahinter und schnappt sich die Leute. Die Boote musst du dir mal bei Tage betrachten. Wie war doch gleich dein Name? Ja, also, die Boote musst du dir mal bei Tag betrachten, Pip-Pip. Da kannst du deine Stiefel durchschmeißen. Aber glatt. Noch weniger Zeugen. Na, rede keinen Seetang, sagte ich zur Antwort. Der Skipper will doch auch runter. Sorge dich nur nicht um den Skipper. Denk zuerst an deine Haut. Der Skipper kommt schon runter. Wenn du alles so gut weißt wie das, dann fehlt dir nichts mehr. Du bist aber doch auch schon von 3 Leichenkannen runtergekommen, oder etwa nicht? Auf 2 bin ich richtig ausgestiegen und habe den letzten Hafen nicht im Stich gelassen. Und beim 3. aber, du Esel, Glück musst du eben auch haben. Wenn du kein Glück hast, dann bleibe nur überhaupt vom Wasser weg, sonst fällst du in die Waschschüssel und kommst nicht mehr hoch. Lawski, Mensch, was ist denn los da oben? Schrie nun wieder der Heizer rauf. Die Ketten haben sich ausgehakt, verflucht nochmal, blökte Stanislav runter. Das gibt heute eine lange Asche, wenn ihr so weitermacht, kam wieder die Stimme aus der Tiefe. So, nun probiere mal die Winsche, aber sei vorsichtig. Die haut wie das Donnerwetter. Die haut dir glatt den Schädel ab, wenn du nicht alle Gedanken beieinander hast. Die schwere Kanne kam rauf und sauste oben gegen den Deckel, dass ich glaubte, sie würde den ganzen Schacht in Trümmer schlagen. Aber ehe ich den Hebel herum hatte, setzte die Winsche von selbst mit der Konterwirkung ein und der Eimer raste wieder den Schacht hinunter. Er schlug unten mit einem fürchterlichen Getöse auf, die Schlacken spritzten herum, der Heizer schrie wie verrückt und im selben Augenblick setzte abermals die Konterwirkung ein und die Kanne, jetzt halb leer, raste wie wahnsinnig ein zweites Mal gegen die Deckung des Schachtes, schlug herum mit donnerndem Krachen und mit einem entsetzlichen Geprassel fielen die Schlacken den Schacht hinunter. Beim Fallen gegen die Eisenwände des Schachtes schlagend und das Getöse und Geratter so vermehrend, dass man glauben konnte, das ganze Schiff splittert auseinander. Die Kanne war schon wieder am Heruntersausen, als Stanislav jetzt eingriff und den Hebel packte. Sofort stand die Kanne so brav da, als wäre sie ein totes Geschöpf. »Ja«, sagte Stanislav, »so einfach ist das nicht. Das muss gelernt sein. Da brauchst du 2 Wochen, bis du den Dreh heraus hast. Geh besser runter und schippe ein, dann werde ich die Winsche bedienen. Ich zeige es dir morgen Mittag bei Tage. Da kriegst du das dann schon besser. Wenn die Winsche in die Wicken gehauen wird, dann können wir die Asche mit der Hand hieven. Und das wünsche ich dir nicht und uns nicht. Dann laufen wir nicht mehr, dann kriechen wir nicht mehr, dann rollen wir nur noch von einem Platz zum anderen. Lass es mich noch mal versuchen, Lawski. Ich will mal gnädige Frau zu ihr sagen. Vielleicht tut sie es dann. Dann rief ich runter. Hopp an! Heave up! Kam der Schrei. Na? Frau Gräfin, wollen wir jetzt? Der Prophet weiß, sie tat es. Sie tat es so sanft, so zart. Sie stand auf den Millimeter. Ich glaube, dass ich Ulrike besser kannte als ihr Skipper oder der Großvater. Die Winsche gehörte zu jenen Teilen des Schiffes, die schon in der Arche Noah mitgewirkt hatten und noch aus der Zeit vor der Sintflut stammten. In dieser Dampfwinsche waren alle Geister und Geisterchen zusammen, die in den übrigen Ecken und Winkeln der Ulrike nicht mehr Platz fanden, weil ihre Zahl zu groß war. Darum auch hatte die Winsche ihre Persönlichkeit, die respektiert werden wollte. Stanislav erwarb sich den Respekt durch eine lang geübte Hand. Ich musste es durch Worte machen. »Euer königliche Gnaden, nochmal bitte!« Sieh da, abermals glitt die Aschekanne wie mit Sammetpfötchen gestreichelt. Aber freilich, oft genug noch spielte sie toll und machte Splittereffekte, jedoch nur, wenn ich vergaß, sie mit Höflichkeit zu behandeln. Es waren manchmal recht ergötzliche Fangversuche, die ich anzustellen hatte, um den rauf- und runter rasenden Behälter zu schnappen. Bald sauste er oben durch, bald raste er runter und gleich wieder hoch. Wenn der Hebel nicht genau, aber haargenau gehalten wurde, schlug der Konterhub ein. Stanislav war runtergegangen und schippte und rief die »Heave-ups« aus. Und ich hängte meine Kannen aus und ein, schleppte sie glühend heiß, wie sie waren, über das Gangdeck und schüttete sie in den Aschenschacht. Als 50 Kannen gehievt waren, schrie Stanislav, dass wir den Rest lassen wollten, für die nächste Wache, weil es zu spät sei. Ich dachte, dass ich nun zusammenbrechen würde von diesem atemlosen Schleppen der unglaublich schweren Kannen. Aber ehe ich Zeit hatte, umzuklappen, schrie Stanislav herauf, »Hey, mach voran! 12:20!